something almost magical. To work, it needs naught but a little imagination. I think of it as the most personal. Herzlich willkommen zu Jailjammer. Kein Faschismus nirgendwo. Dies ist unsere vierte Sendung und die steht ganz im Zeichen des Prozessbeginns gegen Maya. Maya ist eine von mehreren angeklagten Personen im sogenannten Budapest-Komplex. Dabei werden insgesamt 15 Menschen beschuldigt, im Februar 2023 bei einem jährlich in Budapest stattfindenden internationalen Großtreffen von Neonazis, dem Tag der Ehre, eben solche angegriffen zu haben. Maya wurde letzten Sommer auf den Befehl der Generalstaatsanwaltschaft Berlin in einer Nacht- und Nebelaktion entgegen dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts verschleppt und an den ungarischen Staat ausgeliefert. Dort droht die Staatsanwaltschaft nun mit 24 Jahren Haft. Inzwischen verbringt die aktivistische Person nun seit mehr als einem Jahr unter menschenverachtenden Bedingungen die Haft in Isolation, die auch nach der Verlegung in ein Haftkrankenhaus wegen eines Hungerstreiks fortgeführt wird. Nach 40 Tagen hat Maya den Hungerstreik aus gesundheitlichen Gründen beendet. Die Forderungen bleiben bestehen und wurden durch Mayas Vater in einem Hungerprotestmarsch von Dresden nach Budapest bekräftigt. Sofortige Verbesserung der Haftbedingungen und eine Überstellung nach Deutschland. Wir lesen jetzt zunächst Mayas Prozesserklärung, danach Mayas Erklärung zum Hungerstreik und zum Abschluss hören wir noch Maya selbst in einer Nachricht aus dem Haftkrankenhaus während des Hungerstreiks. Diese Sendung ist eine vieler internationaler Solidaritätsbekundungen. Transpis, Briefe, Texte, direkte Aktionen und Demos. Kein Faschismus nirgendwo, Freiheit und Glück für alle. Dich fast nicht mehr bewegen. Ich will mich wieder zu dir legen. Es gibt noch etwas zu erledigen. Bleib am Leben. Bleib am Leben. Ich renn zu dir zurück. Bleib am Leben, zurück ins irre Glück. Bleib am Leben, ich renn zu dir zurück. Bleib am Leben, minimal verrückt. Dich fast schon aufgegeben. Aus dem Staub und in den Regen. Doch ich muss ganz deutlich sein. Ich lass dich nicht allein. Bleib am Leben, ich renn zu dir zurück. Bleib am Leben, zurück ins irre Glück. Bleib am Leben, ich renn zu dir zurück. Zu Glück geben, minimal verrückt. Bleib am Leben. Bleib am Leben. Wir werden auferstehen und ungesehen durch leere Städte gehen und alle Fallen, die uns in den Wegen stehen, werden verrückt, minimal verrückt. Bleib am Leben, ich renn zu dir zurück. Bleib am Leben, zurück ins irre Glück. Bleib am Leben, ich renn zu dir zurück. Zugegeben, in die Ja, ich habe etwas zu sagen. Möchte zu Ihnen, die den ungarischen Staat und seine BürgerInnen repräsentieren und in Ihrem Namen zu richten vermögen, sprechen. Genauso wie zu allen Menschen, die mir Gehör schenken. Ich weiß, ich stehe hier heute nicht allein und dies zu erfahren erfüllt mich mit tiefster Dankbarkeit. Auch bin ich in diesem Verfahren nicht alleine angeklagt. Die Repression besitzt eine bedrückende Kontinuität. Doch was ich heute verlese, spricht bloß für mich. Alles andere erschien mir anmaßend. Dabei sei doch eins sicher gesagt. Ich stünde heute nicht hier, wüsste ich nicht um die vielen flammenden Herzen der Mitmenschlichkeit und Solidarität. So stehe ich nun hier, bin in Fesseln gelegt und werde angeklagt in einem Land, für das ich als non-binärer Mensch, als Maya, nicht existiere. Es ist ein Staat, der ganz offen Menschen wegen ihrer Sexualität oder ihrem Geschlecht ausgrenzt und separiert. Ich bin angeklagt von einem europäischen Staat, weil ich Antifaschistin bin. Trotz dessen entschied ich mich zu sprechen. Denn ich stehe heute hier, weil ich vor 8 Monaten mit einem Akt des Rechtsbruches entführt und hierher ausgeliefert wurde. Von einem Land, dessen Verfassung versprach, meine Würde zu achten und zu schützen, doch dessen vermeintlich rechtsstaatliche Organe sich über das höchste deutsche Gericht hinwegsetzen, um ihres illegalen Handelns und des mir hier drohenden wissend. Sie brachten mich in ein Land, dessen Bekenntnisse zu Menschenrechten und demokratischen Prinzipien selbst bereits auf dem Papier verblassen und in dessen Verließen Menschen landen, die es wagen, die Selbstbestimmtheit aller Menschen zu verteidigen, die es wagen, nie wieder Faschismus zu versprechen. Mir ist bewusst, ich stehe hier, da meine Geburt ein Versprechen barg, aus dem ich erwuchs. Es ist jenes Versprechen, Mensch zu sein. Es erwuchs nie allein, nie gänzlich frei, privilegiert und doch voller Leid. Immer nach dem suchend, wie wir es vollbringen können. Dass nie wieder das geschieht, was kein Teufel vollbringen kann. Fähig dazu war und ist allein der Mensch. So erschafft er noch heute totalitäre, unterdrückende und vernichtende Staatsgebilde, getrieben von Hass und Neid, fliehend vor der Unvollkommenheit. Der Mensch erschuf die Shoah und mehr Grausamkeiten, als uns der Himmel Sterne schenkt, wobei er doch gleichzeitig nie die Hoffnung an ein friedliches Morgen verlor. Ich werde angeklagt von einer Staatsanwaltschaft, die in meinem Inneren flammenden Hass zu erkennen vermag, während sie in jenen Menschen, die TäterInnen und Verbrechen des Holocaust glorifizieren, als eine Minderheit, die es zu schützen gilt, betrachtet. So ist es unerlässlich klarzustellen, dass die Staatsanwaltschaft behauptet, ich hätte Menschen körperlich angegriffen, die vor 2 Jahren in diese Stadt kamen, um am sogenannten Tag der Ehre teilzunehmen. Dabei handelt es sich um Tage mit Demonstrationen, Wanderungen und Konzerten, die als internationales Treffen für Rechtsextreme dienen, legitimiert und gefördert von staatlichen Akteuren. Dort versammeln sich Menschen, um voller Stolz und offener Verehrung jene Wege zu schreiten, welche einst deutsche und ungarische Faschisten wählten, um vor ihrer Verantwortung als Mörder zu fliehen. Sie feiern bei Konzerten von tiefst rassistischen und antisemitischen Bands, die zu Gewalt und Hass aufrufen und spenden so Geld an rechtsterroristische Netzwerke wie Blood and Honor. Tapping waves, lapping, mismatching, you know the tapping. Nail biting, soul dying, writing. I got kind of paper counting, mind mapping, mind to the ball. No wonder shots ching when I peek through the door. Trippy, I mess up with a need for a bath. Buy a ticket that don't catch you up as quicker as you pack the penny little stash up for your dinner. Say you like it's a revolution. Say you like it's a revolution. Life is a revolution. Nah, nah, nah, nah. Don't kid yourself. It's just your paranoia's ugly sister. Creeping through the window for a clearer picture. Game set and match, just a little real. Ding, ding, ding. between the right and wrong. Your mind's gone black. It's just the psychotic nature of a man with a lot of spikes. Eating bad green, now you're itching to get clean, or itching for another G, please. You never pick your poison with a sober mind, just reflect and pick the car with your dead eyes. And down you go where no one knows. You see the shards and the half, and it starts to get between your toes and up your nose as your face sinks, while your legs get more tangled than the boys in blue chasing after you. Say you like it's a revolution. Say you like it's a revolution. Say you like it's a revolution. Say you like it's a revolution. Say you like it's a revolution. Nah, nah, nah, nah, don't kid yourself. The puppeteer tweaks his heart while you stumble around. Sad cause you don't see the strength about you. Sad cause you don't see the things that you do. Pour some up a cheesy grin. Stagger down the street with an easy skim. Solo, you hit a bottle, drag on the floor, dive down. Catch the drip as it falls, slap it up like a little baby latched onto his mother's cars. You sing, la da da, as you skip into the offie with a spilling melancholy. You say you like it's a revolution. Say you like it's a revolution. Say you like it's a revolution. Und nun haben wir uns heute hier versammelt, um einen Gerichtsprozess vorzubereiten, in dem ich bereits verurteilt bin, in dem die U-Haft bereits die Vollstreckung einer Strafe darstellt. Bin ich doch seit 8 Monaten mit Haftbedingungen konfrontiert, die gegen Ungarns Zusicherungen verstoßen. Weder die European Prison Rules noch die Nelson Mandela Rules der Vereinten Nationen werden geachtet. Dies geschieht, indem ich mit fortwährender Langzeiteinzelhaft, heißt konkret weniger als 30 Minuten menschlichen Kontakt am Tage, konfrontiert werde. Seit über 200 Tagen. Es ist eine Untersuchungshaft, in der ich nicht studieren, nicht arbeiten darf, in der mir weder ausreichend Bücher noch benötigte Vitaminpräparate oder rechtzeitige Arztbesuche gewährt wurden, in der es an genügend Tageslicht und gesundem Essen fehlt. Ich wurde ausgeliefert an ein Gefängnis, das erniedrigende und entwürdigende Sicherungsmaßnahmen verhängt, für die bis heute jede Begründung und Erklärung fehlt. Auf Nachfrage wird geschwiegen, und so musste ich selbst in meiner Zelle bei offiziellen Besuchen oder Skype-Telefonaten Handschellen tragen. Ich wurde mittlerweile von mehreren Dutzend Menschen gezwungen, mich vor ihnen nackt zu entkleiden, und traute mich vor Scham trotzdem nicht, mich in meiner Zelle umzuziehen, da dort 3 Monate lang illegal eine Kamera hing. Geblieben sind bis heute die Bettwanzen und Kakerlaken, sowie das Licht der stündlichen Kontrollen, das mir nachts den Schlaf raubt. Schlaf, in dem ich davon träume, endlich meine Familie in den Arm zu nehmen. Menschen, an deren Seite ich nicht trauern durfte und die ich nur 2 Stunden im Monat hinter Plexiglasscheiben sehen darf. Ich stehe heute hier und trage bereits seelischen und körperlichen Schaden in mir. Mein Sehvermögen schwindet und mein Körper ermattet, während das Gefängnis mich dazu zwingt, Selbstgespräche zu führen, indem es, begründet meiner queeren Identität, genügend Kontakt zu Mitgefangenen untersagt. Es geht einzig und allein darum, mich zu bestrafen und zu brechen in meinem Lebendigsein. Verantwortlich dafür ist nicht alleine die ungarische Justiz, sondern auch, entgegen ihrer Behauptung, jedes Gericht, das die U-Haft verlängerte. Zuletzt taten sie dies für die kommenden 2,5 Jahre oder bis zum Ende dieses Prozesses. Dass ich heute hier alleine auf der Anklagebank sitze, hat Gründe. Denn die ungarische Justiz hat mittlerweile jede Glaubwürdigkeit verloren. Und so verweigern andere europäische Gerichte die Kooperation. Das ist richtig so. Auch dieses Verfahren gegen mich hätte in Deutschland stattfinden sollen. Zusammen mit allen anderen dort Angeklagten. Dort, wo ich mich hätte verteidigen und vorbereiten können. Ich erwarte, dass dem nun endlich ein Ende gesetzt wird. Dass mir ermöglicht wird, mich gleichberechtigt und nicht jeder Möglichkeit zur Selbstentfaltung beraubt, auf einen Gerichtsprozess vorbereiten kann. Und dass ich nicht länger mit Menschen unwürdiger Einzelhaft bestraft werde, die langfristige Schäden hinterlässt, die mir schon jetzt Kraft raubt. Nicht allein die Haftbedingungen schaffen eine Bestrafung, die zu verurteilen ist, sondern auch die Tatsache, dass objektiv keine Flucht- oder Wiederholungsgefahr besteht. Weder bin ich vor der Festnahme über den einen Monat zuvor ausgestellten Haftbefehl von deutschen oder ungarischen Behörden in Kenntnis gesetzt worden, noch habe ich je verlauten lassen, mich irgendwelchen Verfahren entziehen zu wollen. Halten, dass ich mich gegen vermeintliche Beweismittel verteidigen soll, die ich nicht sehen durfte. Bis heute fehlt mir das vollständige Aktenmaterial. Ich soll mich gegen eine Anklageschrift verteidigen, dessen Aktenberge mir nicht übersetzt wurden, die ich größtenteils nur in ungarischer Sprache geschrieben bekam. Ich sollte mich vorbereiten, während meine Anwälte immer wieder am Gefängnistor abgewiesen wurden. Anwälte, die mir nicht die Akten zeigen durften, und nun erwarten sie von mir, dass ich mich zu einer Anklageschrift äußere, die bloß aus reinen Hypothesen besteht? In der ich kein einziges Wort finden kann, das mein Leben, meine Persönlichkeit skizziert und auf Tatsachen beruht. Geschweige denn erklärt, wie die Behauptung zustande kommt, ich wäre Teil einer kriminellen Vereinigung. Sie erwarten allen Ernstes von mir, dass ich diese Behauptung zu meinen eigenen mache, sie gestehe und mich dann für die Zeitspanne meiner gerade erst vergangenen Jugend hinter Gitter sperren lasse? Für 14 Jahre im strengsten Vollzug ohne Bewährungsmöglichkeiten, nur um ihnen die Blöße, wenn ihre fragilen Sätze am Mangel aus Glaubwürdigkeit in sich zusammenfallen, zu ersparen. Sehr geehrte Staatsanwaltschaft, seien Sie doch so ehrlich. Sie hoffen, mich hungert die Isolation aus und erzwingt ein Urteil ohne Gerichtsprozess. Ich muss feststellen, dass ich seit 14 Monaten inhaftiert bin, seit dem 11.12.2023 meines vorherigen Lebens entrissen. Der Möglichkeit beraubt, mein Studium zu beginnen und meine Arbeit fortzusetzen. Entrissen meiner Familie, beraubt der Möglichkeit, sie zu stützen und zu partizipieren an einer Gesellschaft, zu der ich etwas beitragen möchte. Beraubt der Notwendigkeit, mich als Mensch zu entfalten und zu verwirklichen. Ich wurde all dessen beraubt, mit dem Ziel, mich als politischen Menschen zu zerreißen. Doch mir sind die Worte geblieben, die ich schreibe und spreche. Dies zu tun, werde ich nicht sein lassen, solange ich bin und denke. So schrieb auch ich eine Anklageschrift. Sie erzählt von dem, was ich im vergangenen Jahr erlebte. Sie half mir, die Wunden auszuhalten und findet sich zum Teil in dem, was ich hier vortrage. Ich verschweige ihre beklemmenden Details, da es heute und in diesem Prozess um viel mehr geht als um mich selbst. Es geht um die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und ob wir staatliches Handeln akzeptieren können, wenn es unseren moralischen Werten widerspricht. Weder bin ich in diesem Land zu Hause, noch habe ich es vollbracht, seine Sprache zu erlernen. Doch ich weiß, was es seinen Bürgern antut. Habe gehört, wie es jene Menschen behandelt, die ihm schutzlos ausgeliefert sind. Ja, ich hörte Schreie und Schläge aus anderen Zellen. Das Wimmern und Weinen, Wut und Verzweiflung, die mit der Zeit jede menschliche Melodie verliert. Ich sah verlorene und verängstigte Blicke, vernahm verachtende Worte, die entstehen, wenn Menschen Systeme und Orte erschaffen, wo sie versuchen, einander den freien Willen zu nehmen, um des anderen Macht zu kreieren, und zu füllen mit richtenden Worten und strafenden Taten. Ich habe Gefängnisse in Deutschland und Ungarn gesehen und möchte behaupten, hier werden Menschen ihrer Würde beraubt, egal ob sie wachen oder bewacht werden. Ich kann mir nicht anmaßen, über die Menschen zu urteilen, die ich dort traf, weiß bloß, dass die Gesellschaft hier versagt. More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere. I could feel everything in me pushing for certain. Certain's a flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete. Less push, more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dive. She said stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted, less convoluted. More stillness, more movement, more existence. Less improvement, more decisions. Less solutions, less inhibition. Less confusion, more intuition. More connection, more nature. More protection, more abundance. More reflection, less instruction. More comprehension, more pressure. More release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go. yet so in the universal. Rolling to the road that you came here for. Look at me, man, I came here past four. Look at the pressure, look at the souls. Look at the freedom, look at the clones. Look at my scars, look at my bones. Look at my folks, more relief, more push. More you, more me, yes, yes. Understand how to earn, and you taught me how to earn, so I can begin to travel in my rubber land that you're trying. Rattle down what's true to you, what's real. This is still all the bugs from cars sitting on top of your car. We ain't losing the bottle, no, no, no. More pressure, more release, more belief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go. Im Bewusstsein dessen kann ich die Momente nicht verleugnen, in denen ich am Schreibtisch meiner Zelle sitze und es mir unmöglich erscheint, die Schönheit der Welt bei mir zu behalten. Mein Geist folgt bloß dem Leid von Mitgefangenen, unterbrochen vom Pochen eigener Wunden. Er flieht vor der Ohnmacht, verirrt sich im Gefühl der Machtlosigkeit, entrissen meinem Körper, entrissen dem Gestern und dem Morgen. Dann sehe ich bloß, was gerade unerreichbar scheint, doch aus dem für mich Menschsein keimt, dem Vermächtnis, miteinander Gemeinsamkeiten zu suchen, ohne den Menschen für sein Wesen, seinen Körper und seine Fähigkeiten zu verurteilen, dem Versuchen, gemeinsam Wertvolles zu erschaffen, ohne dafür auszubeuten und zu unterdrücken, zu vermögen, einander Scheitern zu verzeihen, ohne dabei zu schweigen und schließlich zu bewundern, wie aus all dem Vertrauen keimt auf einen kommenden, friedvollen Morgen. Doch die Tränen der Pein verblassen, spätestens dann, wenn ich eure Briefe lese, mir die Zeitung von der Welt berichtet und ich erfahre, dass ihre Utopien Menschen erhalten. Menschen, die nicht verlassen sind von Selbstverständlichkeiten und moralischen Werten, die bereit sind, sie zu verteidigen und zu erschaffen, die vermögen, nicht wegzuschauen, wo Menschen Grausames vollbringen, suchen die menschliche Unvollkommenheit, welche weder lähmt noch verbittert, stattdessen lebt im Versuch der Kreativität und Solidarität, suchend einen Weg raus aus der von Macht, Gier und Selbstgefälligkeit angetriebenen Gewalt. Ich bewundere jede Alltäglichkeit, die versucht, die Komplexität unserer Welt zu begreifen und dort handelt, wo es Menschen möglich scheint. Ich möchte mit jenen den Weg teilen, die zweifeln, ohne ihre Moral und Zärtlichkeit einzutauschen, gegen trügerische Versprechen vom individuellen Glück. Ich achte alle, die versuchen, die Menschlichkeit als eins zu begreifen und es vollbringen dabei die Einzigartigkeit eines jeden Menschen, die aus dem keimte, was dieser erfuhr, nicht aus dem Blick zu verlieren. Es ist kein vollkommenes Sein. Nein, wir scheitern, können weder uns selbst noch der Welt entfliehen. Doch wir vermögen es zu handeln, können lernen, einander und uns selbst zu vertrauen, sind fähig, dann über uns selbst hinauszuwachsen, wenn wir versuchen, zu verstehen, zu begreifen und aus dem Impuls der Mitmenschlichkeit entscheiden. Wir vermögen, dort zu helfen, wo es brennt, dort, wo Schutz fehlt und Menschen fliehen, können teilen und dort verweilen, wo der Schmerz, das Leid größer ist, immer wissen, nicht alleine zu sein. Nun kann auch ich nicht verhindern, dass immer öfter meine Augen schmerzen und vor Müdigkeit zufallen und die Sinne versagen. Doch selbst mit geschlossenem Augenlid lässt sich nicht davor entfliehen, dass Kriege, Hunger, Umweltzerstörung und ungerechte Verteilung nach wie vor schmerzende Tatsachen schaffen. Noch immer wütet ein Angriffskrieg in Europa. Es lässt sich nicht übersehen, dass Faschismus und sein Gefolge erneut Wurzeln schlagen, ob auf einem vermeintlich fernen Kontinent oder im benachbarten Garten. Totalitäre Sehnsüchte und Autoritäres verfangen in unseren Gesellschaften. Ausgrenzung und Abschottung erfahren eine Renaissance. Ich frage mich, was geschieht, wenn alle bloß noch sich selbst retten? Entfliehen wir so der kollektiven Ohnmacht? Wohin lassen wir uns treiben von Angst und Verzweiflung? Ich habe selbst in den letzten Wochen erlebt, wie diese es vollbringen, Geist und Körper zu lähmen. Wie sie mich dazu bewegten, die Hoffnung an den Nagel zu hängen und mich abzuwenden vom Leben. Doch dann habe ich an dem Ort, wo seit Monaten kein Sonnenstrahl hinfällt, eine zarte Pflanze keimen sehen, wissend, der Winter wird weichen. An ihrer Seite musste ich mir eingestehen, dass, sei dieser Ort noch so Hölle auf Erden, dort Blumen gedeihen können, ob in Mauerritzen oder in meinem Sein. Es braucht dazu nicht viel, wohl zuerst das Vertrauen darauf, dass Mut und Zuversicht aus Kleinem Große schaffen, denn aus ihnen entsprießt Resilienz gegen das Warten auf bessere Tage, in denen wir erfahren, dass unser jedes Handeln bestimmt, was in unserem Vorgarten zweigt und blüht an kommenden Frühlingstagen. Oft weiß ich nicht wie, weiß bloß, Wagen ist nötig. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir, es ist möglich, indem wir fremden Menschen begegnen wie uns selbst. Heute sehe ich einige eurer Gesichter, habe gelesen von Träumen, durfte Lebenszeit teilen, Solidarität verspüren und euch bewundern und beneiden, wie ihr für ein Menschsein einsteht, das sich widersetzt, verrostete Grenzen aus kaltem Eisen in Wort und Denken überwindet und sich entfaltet im queeren, liebenden Sein, in feministischer Selbstermächtigung, grenzenloser Mitmenschlichkeit und all den emanzipatorischen Kämpfen für Gerechtigkeit unter allen Menschen. Nun findet mein Wort für heute bald ein Ende. Wenn nötig, werde ich widersprechen. Erst recht, wenn Mensch mich weiter in Fesseln legt, einsperrt und versucht, mit Gewalt meine Würde zu brechen. Denn ja, es geht hier heute nach wie vor um die Frage eines rechtsstaatlichen Verfahrens, um die Frage, wie es zugelassen wird, dass ich diesen Haftbedingungen ausgesetzt bin und versucht wird, mich auf diese erniedrigende und verletzende Art und Weise zu bestrafen. Es liegt jedoch nicht in meiner Hand, dies zu ändern. Deutsche Behörden haben mich ausgeliefert und ihr höchstes Gericht missachtet. Ungarn bricht Zusicherungen und europäisches Recht, einmal mehr zeigend, wie es sich entfernt von vermeintlich demokratischen Werten. Mir bleibt nur davon zu berichten, zu widersprechen und so an alle zu appellieren, es ebenfalls zu tun. Ich weiß, all dies zu erfahren ist nicht allein mein. Und so hoffe ich, meine Worte erreichen auch all jene, die dafür, dass sie gegen Rechtsextremismus, Faschismus, Patriarchat, Ausbeutung von Natur und Mensch, gegen strukturelle und rassistische Gewalt und Repression aufbegehren, Alternativen erschaffen und dabei Emanzipation, queeres Sein und ein würdevolles Leben aller einstehen, verfolgt und eingesperrt werden. Sie alle sollen wissen, in Gedanken und Werten bin ich bei Ihnen. Mögen Sie bald frei sein. Mein letztes Wort gehört meiner Familie, FreundInnen, GefährtInnen, AnwältInnen und all jenen Menschen, die unverfroren an meiner Seite stehen. Ihr zeigt mir, Utopien von einer besseren Welt sind gar nicht so fern. Ihr füllt mich mit Lebenskraft, haltet geborgen mein pochendes Herz und erschafft immer wieder das Wissen in mir, hier nicht zugrunde zu gehen. Ich weiß, die Dankbarkeit lässt mich dafür kämpfen, es euch eines Tages zurückzugeben. Ich habe euch verdammt lieb. Und an alle anderen möchte ich aufrichtig Dankbarkeit aussprechen dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, mir zuzuhören. Man wird versuchen, dich zu brechen, dich umzuerziehen. Hungerstreikerklärung. Mein Name ist Maja. Vor fast einem Jahr wurde ich rechtswidrig nach Ungarn ausgeliefert. Seitdem werde ich hier in menschenunwürdiger Langzeiteinzelhaft gefangen gehalten. Gestern, am 4. Juni 2025, sollte über meinen Antrag auf Verlegung in den Hausarrest entschieden werden. Diese Entscheidung wurde verschoben. Die früheren Anträge auf Verlegung in den Hausarrest wurden abgelehnt. Ich bin nicht länger dazu bereit, in dieser untragbaren Situation auszuharren und auf Entscheidungen einer Justiz zu warten, die über die letzten Monate meine Rechte immer wieder systematisch verletzt hat. Ich beginne daher heute, am 5. Juni 2025, einen Hungerstreik. Ich fordere, dass ich nach Deutschland zurücküberstellt werde, dass ich zu meiner Familie zurückkehren kann und dass ich von zu Hause an dem Verfahren in Ungarn teilnehmen kann. Ich kann die Haftbedingungen in Ungarn nicht weiter ertragen. Meine Zelle war über 3 Monate rund um die Uhr videoüberwacht. Ich musste über 7 Monate außerhalb meiner Zelle immer Handschellen tragen, teilweise auch in meiner Zelle, egal ob beim Einkaufen, bei Skype-Telefonaten oder bei Besuchen. Die Beamten führen stündlich eine Sichtkontrolle in meiner Zelle durch, auch nachts, und dabei schalten sie immer das Licht an. Ich muss Intimkontrollen über mich ergehen lassen, bei denen ich mich komplett zu entkleiden habe. Besuche fanden in getrennten Räumen statt, wo ich von meinen Familienangehörigen, Anwälten und offiziellen VertreterInnen durch eine Trennscheibe getrennt wurde. Bei Zellenkontrollen hinterließen die Beamten ein komplettes Chaos. Die baulichen Gegebenheiten verhindern, dass ich genügend Tageslicht sehe. Der winzige Hof besteht aus Beton und ist von einem Gitter überspannt. Die Temperatur des Duschwassers lässt sich nicht regulieren. Meine Zelle ist dauerhaft von Bettwanzen und Kakerlaken befallen. Es ist keine ausreichende Versorgung mit ausgewogenem und frischem Essen gegeben. Ich befinde mich außerdem in Langzeiteinzelhaft. Fast 6 Monate war gar kein Kontakt mit anderen Gefangenen möglich. Bis heute sehe oder höre ich weniger als 1 Stunde am Tag andere Menschen. Dieser dauerhafte Entzug von menschlichem Kontakt soll bewusst seelischen und körperlichen Schaden hervorrufen. Deswegen sehen die europäischen Strafvollzugsgrundsätze des Europarats mindestens 2 Stunden sinnvollen menschlichen Kontakt am Tag vor. Deswegen gilt die Langzeiteinzelhaft, die Absonderung eines Gefangenen für mindestens 22 Stunden am Tag für mehr als 15 Tage nach den Nelson-Mandela-Regeln der Vereinten Nationen als menschenunwürdige Behandlung oder Folter. Hier in Ungarn bin ich lebendig in einer Gefängniszelle begraben und diese Untersuchungshaft kann in Ungarn bis zu 3 Jahre dauern. Ich hätte aus diesen Gründen niemals nach Ungarn ausgeliefert werden dürfen. Das Berliner Kammergericht und die Sonderkommission Links des LKA Sachsen haben die Auslieferung geplant und betrieben und dabei in voller Absicht meine Anwälte und das Bundesverfassungsgericht umgangen. Am 28. Juni 2024, wenige Stunden nach meiner Blitzauslieferung, entschied das Bundesverfassungsgericht, dass ich vorerst nicht ausgeliefert werden dürfe. Am 6. Februar 2025 entschied es, dass meine Auslieferung rechtswidrig war. Seitdem wurde keiner der Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen. Es hat bisher keine Wiedergutmachung für mich gegeben. Mit meinem Hungerstreik möchte ich außerdem darauf aufmerksam machen, dass keine weiteren Menschen nach Ungarn ausgeliefert werden dürfen. Diese Aufmerksamkeit benötigt aktuell vor allem Said aus Nürnberg, der sehr akut von der Auslieferung nach Ungarn bedroht wird. Ich erkläre mich mit allen AntifaschistInnen solidarisch, die im Budapest-Verfahren verfolgt werden. Now I can't wait. We cannot think of the cost. where it all stems from, where it had every right to become. Step away, step away, stay numb. You were there today. It's alright now, I can't wait. We cannot think of the cost. It's alright now, the days we lost. If only you could see my eyes, running out of your eyes. Suddenly this feeling's never. Maya, ihr habt mich gefragt, wie es mir geht. Ich habe im Affekt gesagt, es geht mir gut. Wollte stark sein. Möchte euch nicht sorgen. Sehe, wie ihr kämpft. Und auch ich kann nicht innehalten. Doch gut geht es mir nicht. Ging es mir hier im Gefängnis ja noch nie. Ständig ankämpfen gegen Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. Nach Mut suchen, um Alltag zu ertragen. Nach Zärtlichkeit, um mich selbst zu ertragen. Doch neben der mentalen Erschöpfung nach einem Jahr Isohaft, den Erniedrigungen bis zur psychischen Gewalt und dem Entrissensein von Verachtung, wo Verachtung währt, ist mein Körper nach 5 Wochen Hungerstreik an einem Punkt der Kraftlosigkeit angelangt, den ich nicht mehr ignorieren kann. Selbst das Schreiben und Reden fällt mir schwer. Trotzdem stehe ich auf, halte aus, bäume mich auf und lächle. Doch gut geht es mir nicht mehr. Denn die Angst hat auch mich ergriffen. Was, wenn die Ignoranz weiter anhält? Damit meine ich nicht die unfassbare Solidarität und kraftgebende Anteilnahme, sondern die Ungewissheit, ob es von Seiten der Verantwortlichen ehrliche Ambitionen gibt, dass mir widerfahrene Unrecht, die rechtswidrige Auslieferung und die anhaltende Bestrafung wieder gut zu machen. Bis heute höre ich kein Wort darüber, kein "Ich tun wir für dich, das wäre möglich", kein Kompromiss, nichts, nur ferne, hinhaltende Worte. Frage mich, ob sie mich so lange hinhalten wollen, bis mein Herz versagt. Denn dies droht nun. Meine Herzfrequenz ist drastisch gefallen. Körper, Organe und Gehirn funktionieren auf kleinster Sparflamme. Mein Körperfett ist aufgebraucht. Wie lange die Muskelproteine noch ernähren können, ist ungewiss. Vor einer Woche wurde ich in ein Gefängniskrankenhaus überstellt. Die medizinische Versorgung ist viel besser. Es gibt weder Bettwanzen noch Kakerlaken. Aber die Isolation ist geblieben, hat sich verschärft. Der Familienkontakt ebenso stark limitiert. Bei Besuchen ist eine Umarmung verboten und selbst hier gibt es Intimkontrollen. Dabei spaziere ich auch hier alleine in einem Metallkäfig. Jetzt aber sagen Sie, die medizinische Versorgung hier genügt nicht mehr. Es benötigt eine 24-stündige Überwachung, realisierbar nur in einem zivilen Krankenhaus. Dort wollen Sie mich hinbringen und den ganzen Tag an ein Bett fesseln. Ich könnte ja fliehen in meinem Zustand. Ich habe es verweigert. Wenn ich verhungere, dann ohne Fesseln. Sie sagen noch, sei es freiwillig, doch die Androhung von Zwangsmaßnahmen gibt es. Ihr Recht steht über der persönlichen Würde. Jenen, denen meine Gesundheit wirklich am Herzen liegt und dabei meine Würde achten, würden eine Überstellung in ein deutsches Krankenhaus fordern, damit ich dort genesen kann. Oder mir ein Hausarrest gewähren, damit ich selbst den Streik ein Ende setzen kann. Es bedarf nun einer Lösung, eines ehrlichen Gesprächs. Noch habe ich Zuversicht. Habe ich sie? Habe ich euch? Tue ich mich schwer damit zu sagen, es geht mir nicht gut. Denn in mir glüht und glüht es nach wie vor. Ich bin voll zur Solidarität und Fertigkeit. In Gedanken Maya. Ich glaube nicht, dass irgendwer noch schweigen kann. Trau nicht mehr, weil ich keine Tränen zum Weinen hab. Lauf ohne Licht, vertraue auf den nächsten Tag. Kenn den Weg, kenn die Schritte, rutsch ich aus, gibt keine Mitte. Ja, ich weiß, es war nicht leicht von Anfang an, doch irgendwann hat irgendwer auch einfach angefangen. Das ganze Land ist gerade ziemlich angespannt. Und ich schwör, ich hab noch nie so fucking Angst gehabt. Ich seh die Bullen meine Freunde schlagen. Ich seh auf dem Beton Träume platzen. Ich lese die Zeitung nicht mehr. Es geht ihnen nur drum, wie sehr sie uns hassen, wie sehr sie uns spalten. Frage mich, sah es hier auch einmal anders aus? Vor NSU, vor Hanau und dem Holocaust. Frage mich, ob du für deine große Einigkeit einfach noch ein paar mehr Leichen brauchst. Meine palästinensischen Freunde sind alle am Ende. Meine jüdischen Freunde, sie trauern mit Ängsten. Meine kurdischen Leute sind dauernd am Kämpfen. Und meine schwarzen Freunde suchen immer noch Verständnis. Alle anderen Freunde sind irgendwo dazwischen. Wir fühlen das Gleiche, doch trauern im Stillen. Mir fällt das Lachen schwer, uns geht's allen beschissen, ja. Uns geht es allen beschissen und wir leben hier, wo unsere Trauer nichts wert ist. Wo unser Schmerz ihr größtes Werk ist. Wo alles, was wir gerade sagen, alles, was wir gerade machen, alles immer nur verkehrt ist. Wo der Druck nach rechts kein Druck, sondern ihr Platz ist. Wo der Hass auf uns ihre größte Macht ist. Wo Menschen ertrinken und wenn sie es doch noch schaffen, schafft es dieses Land, sie kaputt zu machen. Ich halte dich aus, komm auf dich raus aus meinem Loch. Vom Krieg auf den Straßen zum Krieg in meinem Kopf. Die Politik so stolz auf ihre Demokratie. Doch keiner dieser Laus macht seinen Job. Hoffnung fühlt sich gerade an wie ein leeres Wort. Doch hoffnungslos zu sein wäre mein eigener Tod. Wir schreien freely, na Jinji, an Azadi. Free Kurdistan, free Congo, free Sudan, free Palestine. Free my people, free my people, free my people. Sie sagen nie wieder, doch es passiert wieder. Sie sagen nie wieder, doch es passiert wieder. Sie sagen nie wieder, doch es passiert wieder.